Kapitel 2 Weiblicher Ötzi? Wir selbst hatten bereits ein gutes Jahr, bevor Martin Porr sein Alpha-Déjà-vu hatte, ein Erweckungserlebnis. Damals, in Harald Mellers Direktorenzimmer des Landesamts, dämmerte uns, dass sich das Rätsel der Schamanin erst jetzt so richtig enthüllte. Es war Anfang 2018, als die Archäogenetiker Wolfgang Haag und Johannes Krause zu Gast waren. Zu der Zeit waren sie noch am Max-Planck-Institut, MPI, für Menschheitsgeschichte in Jena. Heute arbeiten sie als Forschungsgruppenleiter und Direktor am MPI für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Auch Susanne Friedrich, die für Ausgrabungen verantwortliche Abteilungsleiterin, der Datierungsspezialist Ralf Schwarz, der stellvertretende Landesarchäologe Alfred Reichenberger und die beiden Autoren dieses Buchs saßen rund um den Besprechungstisch. Zwischen den deckenhohen Bücherregalen hing Carol Schauers Porträt der Schamanin. Stoisch schaute sie über die munter diskutierende Runde hinweg auf die Dächer der Altstadt und Halles berühmten Roten Turm am Marktplatz. Der rasante Fortschritt in der Analyse alter DNA hat die Archäologie in den letzten Jahren revolutioniert. Dass heute Erbgut von vor Jahrtausenden verstorbenen Menschen schnell und kostengünstig lesbar gemacht werden kann, kommt dem Entziffern einer unbekannten Schrift gleich. Seither stehen Genetiker und Archäologen im engen Austausch, um zentrale Forschungsfragen gemeinsam anzugehen. Nicht zuletzt, weil das Landesamt für Archäologie in Halle im Besitz jenes Stoffes ist, den die Genetiker so heiß begehren, gut erhaltene Knochen. Das Gespräch kam auf eine gemeinsame Studie, die von der Genetikerin Maite Rivoyat und Wolfgang Haag geleitet wurde. Ihr Ziel? Eine große Frage der Archäologie besser zu verstehen. Wie vollzog sich in Europa der Übergang vom Mesolithikum zum Neolithikum? Von den Jägern und Sammlern zu den ersten Bauern. Dank der Archäogenetik ist seit einigen Jahren bekannt, dass es Zuwanderer aus Anatolien waren, die Ackerbau und Viehzucht nach Europa brachten. Die große Frage lautet seither, was geschah mit den hier seit Jahrzehntausenden lebenden Jägern und Sammlern? Wurden die von den Farmern verdrängt, vertrieben, hingemetzelt? Oder existierten sie in unterschiedlichen Landschaftsregionen nebeneinander her und vermischten sich mit der Zeit?